Es war von vornherein klar, dass die Pius-Bruderschaft nicht berechtigt ist, Priesterweihen zu spenden. Das ist ja ganz klar von der sakramentalen und der kanonischen Ordnung, kirchenrechtlichen Ordnung der Kirche her. Deshalb ist eigentlich diese Erklärung nochmal die Verstärkung dessen, was ohnehin jedem klar ist und klar sein muss. Mit seiner jüngsten Erklärung lässt der Vatikan also keine Zweifel an der Sachlage, betont Gerhard Ludwig Müller, Bischof von Regensburg und Mitglied der Vatikanischen Glaubenskongregation. Doch die Pius-Brüder halten trotzdem an ihren Plänen fest. Am kommenden Wochenende wollen sie im bayerischen Zeitzkofen sowie in Ikon in der Schweiz 10 Männer zu Priestern weihen. Selbstverständlich, wie ein Sprecher des Generalhauses der Gemeinschaft in der Schweiz betont. Für Bischof Müller wäre das, Zitat, ein Akt der Widerspenstigkeit und ein Missbrauch der Sakramente. Pius-Bruderschaft sollte jetzt nicht erneut dem Papst in den Rücken fallen, denn die Großzügigkeit, die er gezeigt hat im Januar, ist ja von dieser Seite jetzt in keiner Weise irgendwie ihm vergolten worden, sondern im Gegenteil. Der Heilige Vater musste viel ungerechte Anklagen, eine ganze Kampagne über sich ergehen lassen, wo er Gnade hat, vor Recht ergehen lassen, aber in der Hoffnung, der berechtigten Hoffnung innerhalb seines Hirtenamtes, dass nun auch von Seiten der Pius-Bruderschaft die richtigen Schritte auf die volle Einheit mit der Kirche gegangen werden. Im Verzicht auf die geplanten Weihen sieht Müller die einmalige und wohl auch einzige Chance für die Bruderschaft zu zeigen, dass sie es ernst meine. Doch ob solche Appelle alleine ausreichen? Wo sich mögliche Konsequenzen für weitere bewusste Verstöße gegen Kirchenrecht und Vatikanerklärung doch sehr in Grenzen halten, wie auch Müller einräumen muss. Das passiert eigentlich nur das, was ja ohnehin schon besteht. Sie sind ja suspendiert. Das ist eben die Kirchenstrafe für unerlaubten Empfang oder unerlaubte Spendung der Priesterweihe. Aber psychologisch, glaube ich, und für den Annäherungsprozess, das wäre das ein schwerer Schaden, wenn man hier auf diesem falschen Weg weitergeht. Der richtige Weg zur vollen Einheit mit der katholischen Kirche soll für die Pius-Brüder in Zukunft nur noch über die Vatikanische Glaubenskongregation selbst führen. Noch haben die Gespräche mit den Pius-Brüdern aber nicht begonnen. Sind bisherige Reaktionen aus dem Vatikan deswegen so zurückhaltend ausgefallen? Deshalb sollten sich auch die Pius-Brüder in ihren Aktivitäten zurückhalten, fordert Müller. Die katholische Lehre wird von Papsten und Bischöfen vertreten und wer katholisch sein will, muss sich eben der Autorität, der legitimen Autorität der Kirche auch unterstellen. Und insofern geht es darum, dann bei den Gesprächen mit der Glaubenskongregation, darum, dass die Pius-Bruderschaft auch wirklich die Lehre der katholischen Kirche im Konzil und auch nach dem Konzil voll und ganz anerkennt, entsprechend eben den Verpflichtungsgraden, die die einzelnen Lehrpunkte aufweisen.